Erster danach wählte der Herr 70 weitere Jünger aus und sandte sie zu zweit in alle Städte und Orte, die er selbst besuchen wollte. Zweiter, er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter für seine Ernte aussendet. Dritter, geht. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Vierter, nehmt keinen Geldbeutel, keine Tasche und keine zusätzlichen Schuhe mit, grüßt auch niemanden unterwegs. Fünfter, wenn ihr ein Haus betretet, sagt zuerst, Friede sei mit diesem Haus. Sechster, wenn dort jemand ist, der den Frieden annimmt, wird euer Friede auf ihm bleiben, wenn nicht, kehrt der Friede zu euch zurück. Siebter, bleibt in diesem Haus und esst und trinkt, was sie euch geben, denn ein Arbeiter hat seinen Lohn verdient. Wechselt nicht von einem Haus zum anderen. Achter, wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, esst, was man euch vorsetzt. Neunter, heilt dort die Kranken und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Zehnter, wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht auf die Straßen hinaus und sagt, Elfter, sogar den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen haftet, wischen wir für euch ab. Aber wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Zwölfter, ich sage euch, es wird Sodom an jenem Tag besser ergehen als dieser Stadt. Dreizehnter, wehe dir, Chorazin. Wehe dir, Bethsaida. Denn wenn die Wunder, die bei euch geschahen, in Tyrus und Sidon geschehen wären, hätten sie schon längst in Sack und Aschebusse getan. Vierzehnter, deshalb wird es Tyrus und Sidon im Gericht erträglicher ergehen als euch. Fünfzehnter, und du, Kapernaum, wurdest du nicht bis zum Himmel erhoben? Du wirst bis in die Hölle hinabgestoßen werden. Sechzehnter, wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Siebzehnter, die 70 Jünger kehrten voller Freude zurück und sagten, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns in deinem Namen. Achtzehnter, er aber sagte zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. 19. Seht, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes, und nichts wird euch schaden können. 20. Freut euch aber nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. 21. In derselben Stunde jubelte Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich danke dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du diese Dinge vor den Weisen und Klugen verborgen und sie den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es dein Wille. 22. Dann wandte er sich zu den Jüngern und sagte, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, außer der Vater, und niemand weiß, wer der Vater ist, außer der Sohn und der, dem der Sohn es offenbaren will. 23. Er wandte sich dann besonders an seine Jünger und sagte, glücklich sind die Augen, die sehen, was ihr seht. 24. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und sie wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. 25. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, und fragte, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? 26. Jesus aber sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du es? 27. Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand, und deinen Nächsten wie dich selbst. 28. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Tu das, dann wirst du leben. 29. Der Gesetzeslehrer aber wollte sich selbst rechtfertigen und fragte Jesus, wer ist denn mein Nächster? 30. Jesus antwortete, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber. Diese zogen ihn aus, schlugen ihn, ließen ihn halbtot liegen und gingen dann weg. 31. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann, ging aber vorbei. 32. Ebenso kam auch ein Levit an diese Stelle. Er sah den Mann, ging aber ebenfalls vorbei. 33. Ein Samariter aber, der auf seiner Reise war, kam zu ihm. Als er ihn sah, hatte er Mitleid. 34. Er ging zu ihm, verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Tier, brachte ihn in eine Herberge und kümmerte sich um ihn. 35. Am nächsten Tag nahm er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Was du mir ausgibst, werde ich dir auf meiner Rückreise bezahlen. 36. Wer von diesen dreien war deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der unter die Räuber fiel? 37. Er antwortete, der, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Jesus sagte zu ihm, geh hin und tu dasselbe. 38. Als sie weiterreisten, kam Jesus in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn in ihrem Haus auf. 39. Martha hatte eine Schwester namens Maria, die sich zu den Füßen des Herrn setzte und seinen Worten zuhörte. 40. Martha aber war mit der vielen Arbeit beschäftigt. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein arbeiten lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. 41. Der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und bist beunruhigt wegen vieler Dinge. 42. Dabei ist nur wenig oder sogar nur eines nötig. Maria hat den besseren Teil gewählt und der soll ihr nicht genommen werden.